Es ist 12 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Nina Lenzer. Guten Tag. In Deutschland wird heute der Bundestag neu gewählt. Die mehr als 70.000 Wahllokale haben noch bis 18 Uhr heute Abend geöffnet. Direkt danach gibt es erste Prognosen. Das amtliche Endergebnis wird für die Nacht erwartet. Weitere Fakten zur Bundestagswahl von Florian Haas, WDR Berlin. 61,5 Millionen Wahlberechtigte, 299 Wahlkreise, 42 Parteien. Soweit die unverrückbaren Fakten. Vieles andere ist völlig ungewiss. Die Wahlbeteiligung zum Beispiel. Bei den jüngsten 8 Landtagswahlen ging sie jeweils nach oben. Die Asylpolitik mobilisiert die Gesellschaft nach wie vor. Und bei den Briefwählern deutet sich diesmal ein Rekord an. Völlig unklar auch die Größe des neuen Parlaments. Experten erwarten ein klares Plus, ja sogar einen neuen Mega-Bundestag mit womöglich mehr als 700 Abgeordneten. Hauptgrund? Die Unionsparteien werden wohl viele Direktkandidaten ins Parlament bringen. Die Union selbst dürfte deshalb viele Überhangmandate bekommen. Die anderen Parteien als Entschädigung Ausgleichsmandate. Nordkorea hat eine Massenkundgebung gegen die USA veranstaltet. Nach Angaben von Staatsmedien gingen in der Hauptstadt Pyongyang mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Auch die Rhetorik zwischen den beiden Staaten verschärft sich. Auf verbale Angriffe des amerikanischen Präsidenten antwortete der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho bei der UNO-Generaldebatte in New York. Gewalt muss mit Gewalt beantwortet werden und auf die Atommacht der Tyrannei muss man mit dem Atomhammer der Gerechtigkeit antworten. US-Präsident Trump drohte daraufhin im Kurznachrichtendienst Twitter, die nordkoreanische Regierung zu beseitigen. Die USA schickten mehrere Kampfbomber an die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums nannte das eine Botschaft an den nordkoreanischen Machthaber. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Aus Furcht vor einem Vulkanausbruch sind auf der indonesischen Insel Bali mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Sie leben nun in Notquartieren. Allein gestern registrierten die Behörden mehr als 100 Erdstöße. Der Mount Agung liegt weit entfernt von den touristischen Zentren der Insel. In Mexiko sind durch ein Nachbeben gestern mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Das Zentrum des Bebens mit der Stärke 6,2 lag im Süden des Landes. Die Erschütterungen waren aber noch im mehrere hundert Kilometer entfernten Mexiko-Stadt zu spüren. Bei dem Hauptbeben am Dienstag waren mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. In Hessen sind 3 Menschen nach dem Zusammenprall mit einem Falschfahrer gestorben. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim gewendet, weil dort ein Stau war. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er auf der linken Spur in Gegenrichtung und stieß mit 2 Autos zusammen. WDR aktuell aus der Region. Ein Serienbankräuber, der nicht ins Bochumer Gefängnis zurückgekehrt war, ist in Halle in Sachsen-Anhalt gefasst worden. Er hatte vor einer Woche einen Freigang zur Flucht genutzt. Michaela Rensing, WDR aktuell. In Halle wurde der 45-Jährige gestern Abend von Spezialkräften der Polizei wieder eingefangen. 2009 war der Mann verurteilt worden, wegen mehrerer bewaffneter Überfälle auf Banken, unter anderem in Solingen und Burscheid. Seit vergangenem Sonntag war er auf der Flucht. Dem Bankräuber war in Bochum ein 24-stündiger unbegleiteter Freigang gewährt worden, weil er seine 9-jährige Haftstrafe fast verbüßt und sich einer Therapie unterzogen hatte. Allerdings hatte der Richter den Bankräuber nach seiner Haftstrafe zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt, weil er für die Allgemeinheit gefährlich sei. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In Westfalen bleibt es heute meist grau und bewölkt. Im Rheinland, im Ruhrgebiet und im westlichen Münsterland ist es freundlicher. In Bad Salzuflen bis 15, in Bochum bis 18 Grad und in Düren bis zu 20 Grad. Morgen ist es dann abwechselnd freundlich und dann wieder bewölkt. Neben einigen Schauern kann es vereinzelt auch mal Gewitter geben, bei höchstens 16 bis 20 Grad. Und am Dienstag dann mal sonnig, mal bewölkt, mit kräftigen Schauern dazwischen und auch Gewittern. Temperaturen bis zu 20 Grad. Das war WDR aktuell. Und hier ist der WDR4 Verkehrsservice. Und jetzt wird es richtig voll auf den Straßen. Alle sind wach offenbar. Jetzt gibt es Staus und stockenden Verkehr ab 3 Kilometer Länge. A1 Osnabrück Richtung Münster. Zwischen dem Kreuz Lotte Osnabrück und Längerich 4 Kilometer stockender Verkehr. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten bis morgen Vormittag gesperrt. Nehmen Sie bitte die Umleitung über die A45 und die A2. Im Moment gibt es 1 Kilometer Stau ab Hagen Nord. A2, Hannover Richtung Dortmund, zwischen Reda-Wiedenbrück und Herzebrock-Klarholz, 4 Kilometer Stau wegen Markierungsarbeiten. Mehr als 20 Minuten dauert es hier länger. A3, Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Wesel und Dienstlaken-Nord, 8 Kilometer Stau. Nach einem Unfall in der Baustelle ist nur eine Spur frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Mühlheim und dem Kreuz Leverkusen. 4 Kilometer stockender Verkehr. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Diemelstadt und Warburg. 4 Kilometer Stau, mehr als 20 Minuten. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Siegen. 7 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. Und A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Willensdorf und Heiger-Burbach. 3 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 10 Minuten länger. WDR 4. Mein Wahlsonntag. Mit Katrin Brackmann. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Am Tag der Bundestagswahl haben Sie bei uns noch eine Wahl, nämlich die Wahl Ihrer Lieblingsmusik. Einfach bei uns auf wdr4.de klicken, Ihren Namen, Ihren Lieblingstitel mitsamt Interpreten eingeben und wenn möglich noch eine kleine Geschichte dazu, warum Sie gerade diesen Song hören möchten. Oder noch schneller anrufen 0221 56789 444. WDR 4. Meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Und hier kommt schon der nächste Wunsch. Tina Turner, The Best von Uwe Jäger aus Schwerte. Einfach so, weil ich den Song morgens früh so gerne höre. Jetzt ist morgens, aha. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come. Me a lifetime. WDR 4, mein Wahlsonntag. Jetzt Musik wünschen unter 0221 56789 444. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ich hoffe doch sehr, dass sich Tom Niklas Rötz gerade riesig freut. Er hat sich nämlich Lucky Man von Emerson, Lake & Palmer gewünscht. Diesen tollen Song hörte man früher öfter im Radio. Hoffentlich wird er heute nochmal gespielt. Haben wir hiermit getan und haben wir auch vor allen Dingen gerne getan. Hier ist WDR 4, Ihr Wahlsonntag. Natürlich gibt es die Bundestagswahl heute. Über 13 Millionen Wähler hier bei uns in Nordrhein-Westfalen können heute ihre Stimme abgeben, wenn sie es nicht schon getan haben. Denn viele haben ja schon vorher per Briefwahl abgestimmt. In manchen Städten bei uns in Nordrhein-Westfalen über 30%. Für alle anderen gilt, bis 18 Uhr haben sie Zeit, dann schließen die Wahllokale. Und wir sind für Sie natürlich ganz nah dran. Ab 17 Uhr gucken wir in einer Spezialsendung auf die Bundestagswahl. Also bei uns verpassen Sie nichts und Sie bestimmen außerdem noch die Musik. So wie Gabriele Kölzow. Sie hat auch gemailt an wdr4@wdr.de und sie hat sich auch echt einen Klassiker gewünscht. Genau, haben Sie sofort erkannt, oder? Marianne Rosenberg, er gehört zu mir bei WDR 4. Viertel nach 12. Es wird der 4. der Wahlsonntag und ich hoffe, dass Tony Harris aus Meerbusch uns gerade hört, denn eigentlich müsste er jetzt gerade im Auto sitzen mit seiner Frau Adrienne und ist auf dem Weg zu Tochter Carolyn und zu Enkel Henry. Und danach geht's übrigens zum Golfschnupperkurs und zum Fish and Chips Essen im British Business Club. Ja, ich würde sagen, das ist ein toller Tag. Also Golf spielen kann ich nicht, aber Fish and Chips finde ich richtig lecker. Und Sie, lieber Tony, haben sich diesen Song gewünscht, Eric Clapton, All of Me, und haben geschrieben, dann wäre der Tag perfekt. Dann hoffe ich, dass Sie einen perfekten Sonntag haben. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. Why not take all of me? Cooler Song, Eric Clapton, All of Me. Hier ist WDR 4, mein Wahlsonntag. Ich gebe ja zu, ich stehe ja sehr auf Happy Ends. Also am liebsten habe ich ja ein Happy End. Und darum, als ich gelesen habe, was Silvia Lenz aus Bottrop sich wünscht, habe ich gedacht, die müssen wir anrufen. Hallo Silvia. Hallihallo. Silvia, Sie haben ein Happy Ending. Wollen Sie uns das mal kurz erzählen? Ja, also als Teenie habe ich zweimal so einen schönen Film gesehen, wie ein Mädchen einen großen Trick gebraucht, um die große Liebe auf sich aufmerksam zu machen. Und zwar konnte sie nicht Skifahren, war aber auf einer Skifreizeit und wollte natürlich dazugehören. Und hat sich dann den Trick ausgedacht, sich ein Zahngipsbein verpassen zu lassen. So konnte sie ja nicht auffallen und gehörte trotzdem dann zu der ganzen Gemeinschaft dazu. Und so hat sie auf jeden Fall ihre Liebe gefunden dort. Und jetzt sagen Sie nicht, das haben Sie auch gemacht. Sie haben sich nicht ein Gipsbein, obwohl Sie kein Gipsbein brauchen, machen lassen. Ich habe nach einem Skiunfall schon mal ein Gipsbein gehabt. Ah. Aber das hat jetzt mit meiner jetzigen Liebe nichts zu tun. Ich habe nach vielen Irrungen und Wirrungen meine Liebe gefunden, sodass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin endlich angekommen. Und wir zwei werden auch im stolzen Alter von 55 Jahren nächstes Jahr heiraten. Das ist da doch großartig. Ach, da freue ich mich sehr. Also, genau. Das heißt, jetzt darf ich ja noch nicht gratulieren. Auf jeden Fall sieht das sehr nach einem Happy End aus. Und da gibt es einen Song, den müssen wir jetzt unbedingt für Sie spielen. Welcher soll das sein? Oh. You Light Up My Life. Von Debbie Boone. Jetzt für Silvia Lenz aus Bottrop. Dankeschön, Silvia, und einen schönen Sonntag. Gleichfalls. So. I'd sit by my window, waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark, but now you've come. Yeah.

A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Reda-Wiedenbrück und Herzebrock-Klarholz 4 Kilometer Stau. Wegen Markierungsarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei. Es dauert mehr als eine halbe Stunde länger. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Wesel und Dienstlaken Nord 8 Kilometer Stau. Nach einem Unfall in der Baustelle ist nur eine Spur frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Mülheim und dem Kreuz Leverkusen 4 Kilometer stockend. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Diemelstadt und Warburg 4 Kilometer Stau, mehr als 20 Minuten. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Freudenberg 7 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist hier nur ein Fahrstreifen frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. Und A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Castrop-Rauxel Ost und dem Kreuz Dortmund Nordwest 3 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 10 Minuten länger. Gucken wir aufs Wetter. Im Moment in Herne in Westfalen 14 Grad und heiter. Arnsberg 14 Grad bewölkt und in Solingen ebenfalls 14 Grad und hier ist es heiter. Ja, heute ist so ein bisschen zweigeteilt. In Westfalen von Weser und Sieg heute eher so dichte Wolken und wenig Sonne, Temperaturen 12 bis 17 Grad. Im Rheinland, Ruhrgebiet und im westlichen Münsterland dagegen zunehmend freundlicher, so ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Hier ist WDR 4. Der Wahlsonntag. Ich bin Katrin Brackmann und wir spielen heute Ihre Wahlsongs, Ihre Wunschhits. Und der, auf den habe ich eigentlich auch schon gewartet, oder? Unter anderem gewünscht von Reinhard Wende aus Niederkrüchten und auch von Vera Lammers aus Heek-Nienburg. Sie hat die Eagles bei einem Live-Konzert gesehen und dieses Lied hier schreibt, sie wird selten voll ausgespielt. Mein Wunsch bis zum letzten vollen Ton. Okay, hier sind die Eagles mit Hotel California bei WDR 4. We are all just prisoners here of our- doctor's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. WDR4, mein Wahlsonntag. Und welchen Titel wählen Sie? Rufen Sie uns an und nennen Sie uns Ihren Lieblingswunsch-Hit. 0221 567 8944. To the Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, gewünscht von Marius Gerhardt aus Düsseldorf. Wir haben nämlich heute den WDR 4 Wahlsonntag. Sie können Ihre Musikwünsche bei uns loswerden. Wir freuen uns drauf und wir spielen sie natürlich auch. Und natürlich haben wir noch das. Das WDR 4 Luftschiff. Nordrhein-Westfalen hat echt so viel zu bieten und wir zeigen es Ihnen aus 300 Meter Höhe. Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf die Industriekultur im Ruhrgebiet, auf imposante Schlösser und Burgen im Siebengebirge oder auf die 400 Dömener Wildpferde im Meerfelder Bruch. So abwechslungsreich wie unsere Heimat, so abwechslungsreich ist auch der Flug mit dem WDR 4 Luftschiff. WDR4-Hörer Wolfgang Tenbusch aus Gelsenkirchen hat diese Woche 2 Freiflugtickets gewonnen und er weiß schon ganz genau, was er sich aus der Luft angucken will. Das wunderschöne grüne Ruhrgebiet von oben zu sehen, wäre einfach ein Traum, weil man einfach auch viele markante Punkte kennt und wiedererkennt, wie Zeche Zollverein, wie das Zentrum, wie natürlich die Flüsse, Rhein, Lippe, Ruhr, alte Industriekultur, die teilweise ja noch da ist, auch das Kraftwerk hier in Scholven oder so. Ich glaube, das ist schon ganz spannend, sowas mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Mit Wolfgang fliegen wir im WDR 4 Luftschiff Theo über den Pott. Und wohin darf es für Sie gehen? Überlegen Sie sich das schon mal? Denn morgen haben Sie die nächste Chance zu gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach, sagt Wolfgang. Auf jeden Fall darauf achten, wann Theo unterwegs ist. Dann sofort anrufen bei WDR 4 unter der Hotline-Nummer oder im Internet das Formular ausfüllen und auf jeden Fall dann kurz nach 8 WDR 4 hören. Wenn der Name genannt wird, sofort anrufen und dann ist man auf jeden Fall dabei. Schöner hätte ich es nicht erklären können. Also, wenn Sie Theo, das WDR 4 Luftschiff, sehen, melden Sie es über wdr4.de oder an unsere Hotline 0800 5678 444. Heute sind wir übrigens in Richtung Ruhrgebiet und Düsseldorf unterwegs. Da unbedingt häufiger mal nach oben gucken. Morgen früh dann unbedingt kurz nach 8 bei Stefan und mir einschalten. Vielleicht ziehen wir ja Ihren Namen. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Und das hier ist der Wunsch von Wolf Krapp aus Leverkusen. Er wünscht sich Udo Lindenberg mit dem Sonderzug nach Pankow. Bitteschön. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das Spiel mit einer Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr. Och Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ist das der Sonderzug nach Pankow?

der WDR 4 Wahlsonntag. Sie haben heute zweimal die Wahl, einmal die Bundestagswahl und bei uns können Sie die Musik auswählen. Das macht richtig Spaß, was da von Ihnen so an Geschichten und an Musikwünschen reinkommt. Zum Beispiel gleich von Günther Zellbrüggen aus Münster. Er hat uns angerufen unter 0221 56789 444 und hat sich gewünscht Round the Bay in Mexiko, wusste aber nicht, wer der Interpret ist. Lieber Günther, das ist Harry Belafonte, der kommt gleich. Und vorher noch Zucchero mit Diamante, gewünscht von Manfred Giel aus Nistertal. Er hat über wdr4.de seinen Musikwunsch losgeschickt und schreibt, ein begnadeter italienischer Sänger mit einer sensationellen Stimme. Ich habe mir zusammen mit meiner Frau im September 2016 einen Traum erfüllt und eines von insgesamt 11 ausverkauften Konzerten in der Arena di Verona gesehen. Ach, die ist so toll. Da war ich auch mal sensationell. Bei teilweise strömendem Regen haben der Mann und seine Band knapp 3 Stunden gespielt. Alles in Italienisch, wir haben kein Wort verstanden, aber es war unfassbar toll und wird uns immer in Erinnerung bleiben. Lieber Manfred, Sie und Ihre Frau können jetzt noch mal in Erinnerungen schwelgen. Hier ist jetzt Zucchero mit Randy Crawford. Diamante. More way off Louisiana. Look looking forward to my time on shore. Round the Bay of Mexico, the wind is high, the sky is blue. Way up Susiana, bound to anchor in a day or two. Round the Bay of Mexico, I can see it all before my eye. Way up Susiana, a big cafe and a bottle full of rye. Round the Bay of Mexico, some beans and rice to soothe my taste. Way up Susiana, I ain't gonna let nothing go to waste. Round the Bay of Mexico, round the Bay of Mexico, way up Susiana, Mexico's the place that I belong in. Round the Bay of Mexico. Gonna put some kerchiefs in my bag. Way up Susiana, tell a tale or two so I can really brag. Round the Bay of Mexico, there's Rosita and Chiquita and pretty Maybell. Way up Susiana, if I meet them all at once, I'll never get well. Round the Bay of Mexico, round the Bay of Mexico, way up Susiana, Mexico's the place that I belong in. Round the Bay of Mexico, round the Bay of Mexico, round the Bay of Mexico.